Häng im Studio, war nur ein Witz. Häng im Zimmer und schreibe grad Hits. Häng im Zimmer und fick eine Bitch. Deine Friends scheiße, meine der Shit. Ich stolper in dein Girl. Das war ein Stunt, ja. Ich fahre jetzt nie wieder S-Bahn. Ich fahre jetzt Panzer. Der Süden ist heiß, yeah, yeah. Weil wir immer noch Heat bringen. Ich verkauf Justin Fakes. Ich bin ein Crazy Fiesling. Ich bin ein Crazy Fiesling. Weil ich ein Crazy G bin. Du kaufst dir jetzt was Teures. Davon kauf ich mir 7. Wir sind Rockstars.